die Heimat wäre, ein Mensch sein auf dieser Erde. Doch könnte ich jemanden wählen, so wählte ich dich, meine Hoffnung. Ich streiche die schöne Meid und nimmst du mir deine Wohnung. Wie sich dich nicht fort alle Zeit, dann hört ich wieder den Wohlklang und esse und trinke Glückseligkeit. Dann hört ich wieder den Vogelklang und esse und trinke.